5. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schneeflocken von Richard Dehme. Gnädige Frau, es schneit, es schneit. Tragen Sie heut Ihr weißes Kleid? Gnädige Frau, hier in der Ferne schneit's bei helllichtem Tage Sterne, und diese Sterne flimmern genau wie die Zähne der gnädigen Frau. Oder wie Blüten von weißem Flieder, gnädige Frau, an Deromida. Oder die Blicke des Herrn Gemahls am Tage ihres Hochzeitsballs. Nein, sie flimmern, ich kann mir nicht helfen, gnädige Frau, wie tanzende Elfen. Hänseln jeglichen Parapluie, will man sie fassen, zerflimmern sie. Flimmern in Wirbeln, flimmern in Bildern, die sind wirklich nicht zu schildern. Gnädige Frau, so wild, so mild, wie ein opalisch flimmerndes Bild. Und, ach, Gnädigste, diese Sterne tanzen auf manchemanns Nase gerne. Und auf solchermanns Nase, gnädige Frau, zertanzen sie zu Tränentau. Zertanzen flink wie kichernde Lieder. Morgen, morgen tanzen wir wieder. Gnädige Frau, leb wohl. Schluss, Kuss. Frechheit, aber wer muss, der muss. Ende von Schneeflocken.